hacia el director. Es tu camino, hacia el director. Es tu destino, hacia el director. Hacia el director. Hacia el director. Es tu camino, hacia el director. La solución, hacia el director. Hacia el director. Vivimos totalmente condenados por políticos, curas o soldados, presos de su demencia y avaricia, presos de religión y estado. Mira los de arriba cómo juegan, juegan con tu vida una partida, juegan con las cartas marcadas. Con el destino de la humanidad. Si nos cortan las alas, no podemos volar. Ser rebelde con causa, hacia el director. Hacia el director. Hacia el director. Yeah. ya no, no me acuerdo de nada. Te acelero, soy cabrón, funcionaria. ¡Acuerdo de nada! Mierda. ¡Vamos! Nation of the Modern. Thank you. den Kopf zu krachen, du willst alles im Kopf vor. Moment, ich stell dich an den Ort, schaffe keine Fehler, mache niemand nicht den Kopf zu krachen. Ist die Schafe dann mal los? Freust du dich schon auf dein Zuhause? Denn dort bist du der Chef allein, du schlägst deine Frau, das muss ja wohl sein. Du bist da so schön konform, wenn sie ständig an ihr Ort. Schaffen keine Fehler, machen niemals nicht den Kopf zu krachen. Auf deine Tochter muss kein Glauben, willst dir Ehre und Schuld rauben. Ja, tief in dir, da steckt ein Schwein, das weißt du auch und schießt in ihr rein. Du bist aber schön konform, wenn sie ständig an den Ort. Schaffen keine Fehler, mache niemals nicht den Kopf zu krachen. Am nächsten Tag, da ist alles klar. Du machst deine Arbeit schön wunderbar. Kollegen bemerken nie die Qual. Denn du bist ja so schön normal. Du bist ja so schön konform, wenn sie ständig an ihr Ort. Schaffen keine Fehler, machen niemals nicht den Kopf zu krachen. Du bist ja so schön konform, wenn sie ständig an ihr Ort. Schaffen keine Fehler, machen niemals nicht den Kopf zu krachen. Deine Frau weiß nicht dein noch aus, verlässt dich dämmerlich dann schnell aus. Sie lässt sich dann kurz überfahren, die Nachbarn werden's nie erfahren. Du bist ja so schön konform, wenn sie ständig an ihr Ort. Schaffen keine Fehler, machen niemals nicht den Kopf zu krachen. Du bist ja so schön konform, wenn sie ständig an ihr Ort. Schaffen keine Fehler, machen niemals nicht den Kopf zu krachen.